siehst diese Klinge, diese wunderschöne Klinge, wie sie ritzt, reißt und schneidet in das Fleisch. Habe alle Hoffnung aufgegeben, nehme das Messer. Sieh die funkelnde Klinge an den Arm gesetzt und es geht mir besser. Sieh die Menschen da draußen, wie sie mich abgrundtief fassen. Kann ich da aufhören, mich und meine Wunden in Ruhe zu lassen? Noch einmal, noch einmal. Immer wieder und die Welt wird zum Folterfall. Hier hab ich nicht verstanden, das ist die Strafe dafür. Irgendwann, wenn ich tot bin, was ist dann? Und ihr fragt mich, was könnt ihr dafür? Wir haben mich in die Ecke gedrängt, beworfen, dafür. Und tief im Innern bin ich schon längst gestorben. Ihr redet über Straßenpromis, ich hab andere Sorgen. Eines Tages, da wird die Welt untergehen. Doch nicht mit mir, denn ich werde alles vom Himmel aus sehen. Irgendwann, da wird die Welt wieder untergehen. Nicht mit mir, denn ich werde alles vom Himmel aus sehen. Dunkle Wolken, die sich zusammenziehen. Ihr werdet alle sterben, ich werde über euch marschieren. Irgendwann, da will die Welt wieder untergehen. Nicht mit mir, denn ich werde alles vom Himmel aus sehen. Dunkle Wolken, die sich zusammenziehen. Ihr werdet alle sterben und ich werde über euch marschieren. Irgendwann, da will die Welt wieder untergehen. Nicht mit mir, denn ich werde alles vom Himmel aus sehen. Dunkle Wolken, die sich zusammenziehen. Ihr werdet alle sterben und ich werde über euch marschieren. Marschieren, marschieren.